nice if you're moving closer. Baby, don't be shy. Take it back to nature. We got a sky that goes for miles and all the stars for later. Baby, close your eyes. If we took a holiday, imagine us without a signal. Took some time to celebrate. Undercover incognito. Just one day. Trip around the world all in one day. Catch flights and feelings till Monday comes back round. The sky's the limit where we go. London to Paris to Rio. Off grid, it's just you and me. Let's ride this out. If we took a holiday. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 84. Baby, do you wanna be mine? Maybe we can see the seaside. Wanna kick it with you. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. 83. Yeah, we had real love, yeah, we had it all when we were 15. I never hit the brakes, only make mistakes when we were just teens. What I built you broke, taking down my hope. And I can't deny these bruises show. We were only kids, we were innocent when we were 15. But time is up, seems like I ain't getting over us. from underneath me. Just fall. I was doing fine till I came alive again in my dream. Just fall. Now you're running wild, stumbling through my mind, and I can't deny I want that goal. But the memories in you and me when we were 15. Sieben Plätze geht's nach unten für Mile mit Hold Me auf die 83 in dieser Woche. Enjoy die US-Charts. Drake ist auf der 5 in den USA und was ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Drake und Adele sind richtig gut miteinander befreundet, seit vielen Jahren auch schon. Und zwar so gut, dass Adele sogar Drake regelmäßig nach seiner Meinung zu neuen Songs fragt. Adele hat erst vor ein paar Tagen ja ihre neue Nummer Easy On Me rausgebracht. Bald kommt auch ihr neues Album und in einem Interview meinte sie jetzt, oh ja, ich habe es Drake eben mal vorgespielt, das war vor ein paar Monaten, als er in der Stadt war und er war absolut begeistert. Gut, Adele's Songs kamen in letzter Zeit ja allgemein immer sehr gut an. Da kann man mit der Bewertung auch gar nicht so falsch liegen. Drake ist zusammen mit Future und Young Thug auf der 5 in den USA mit Way Too Sexy. Enjoy the music. Yeah. Whoa. Whoa, whoa. I'm too sexy for this girl. Too sexy for your girl. Too sexy for this world. Too sexy for this ice. Too sexy for that jack. Yeah, yeah. I'm too sexy for this chain. Too sexy for your game. Too sexy for this fame. Yeah, yeah. I'm too sexy for the trap. Too sexy for that cap. Too sexy for that jack. Yeah, yeah. Okay, alright, that's fine. Okay, okay. I'm feeling too sexy to accept requests. Way too sexy. And I'm way too sexy to go unprotected. Way too sexy. And she popped a Tesla, now she gonna let you. G-G. Okay, alright, that's fine, okay. Think we got too sexy for that metro housing. Way too sexy. Diamond popped out, almost swallowed 60,000. 60 pieces. Section need more things in here, I like it crowded. Hey, whoa, whoa. Yeah, I like it crowded. Oh, you like the boy, well tell me what you like about him. You a turtle, little thotty, ain't no wife about it. I'ma fuck her friends and send her back to metro housing. Yeah. I'm too sexy for this girl. Too sexy for your girl. Too sexy for this world. Too sexy for the ice. Too sexy for that jack. Yeah, yeah. I'm too sexy for this chain. Too sexy for your game. Too sexy for this fame. Yeah, yeah. I'm too sexy for the trap. Too sexy for that cap. Too sexy for that jack. Yeah, yeah. Yeah, I pop out, get ghosts on the bitch, you don't know where I went. Welcome. Pray for all my dogs, all my niggas behind the fence. Real. Drippin' in and out, spillin' in a new designer gear by Coaster. Pay attention to the detail, going two-tone on choker. Young niggas always ready to murk, some call them some smokers. Young nigga have emotion, he don't make sure the car get hit a 360, windmill when I left the scene. That's that action, her best work on her knees. Too sexy for this cash, too sexy for this serve, too sexy for these pills, I'm too sexy for this. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Money, cars, and all the jewelry make a bitch look sexy. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Yeah. Oh, wow. I'm too sexy for this serve, too sexy for your girl. Too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm Too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame. Yeah, yeah, I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jap. Yeah, yeah, yeah. Too sexy, yeah, to count. Yeah. Fitty, my neck, yeah. Bugatti, yeah. Red diamonds, yeah. Spaghetti. This paper, I shred it, yeah. I swindle, yeah. No sweating, yeah. I saw you, yeah, begging, yeah. God damn, you pity. I ain't done spinning, yeah. No pin pinch, yeah. I spin it, yeah. Bags in that, yeah. My man ain't gonna steal it, oh, 100 bags, yeah, for maybe young hoes who say was rich. Ooh. A Green Gators, they look like a switch, yeah. Giorgio, I spit 26 licks. Too sexy, yeah. My neck, yeah. Bugatti, yeah. Molest me, what? Caress me, oh. I'll let you, oh, today ski. I've been kicking shit, might need a prosthetic, yeah. I pray to, yeah, the chopper under my pillow. Eure Lieblingssongs nonstop. Nonstop. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 82. Frag mich nicht, ob ich loslasse. Du weißt, dass ich will. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an. Und ich hoffe, dass du's weißt. So viele Ups und Downs. Wenn du schläfst, dann pass ich auf. Yeah. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an. Auch wenn sie nicht scheint. Alle sagen, ich wär verrückt, ich weiß, du verstehst mich. Da sind tausend Pfeile auf mein Herz gerichtet und sie verfehlen's nicht. Kann von hier schon die Sterne sehen und fange sie für dich ein. Und würd mich einmal um die Erde drehen, nur um einmal bei dir zu sein. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, ich seh es doch in deinem Gesicht. Doch mein Licht scheint für dich immer dann, wenn deins erlischt. Frag mich nicht, ob ich loslass. Du weißt, dass ich will. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an. Und ich hoffe, dass du's weißt. So viele Ups und Downs. Wenn du schläfst, dann pass ich auf, yeah. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an. Auch wenn sie nicht scheint. Geht's dir auch so? Ich würde es dir gern sagen, doch ich weiß nicht wie. Schalt die Welt auf lautlos. Im Radio läuft wieder unser Lied. Ich will dich nicht verändern. Würde ich die Welt an, Welt an. Immer wenn du das nicht selbst kannst, selbst kannst. Weil es mich ohne dich nicht mehr gibt. Auch wenn meine Welt zerbricht, weißt du doch, ich zeig es nicht. Doch du bleibst dieses kleine Licht, immer nimm mir mein Zerlicht. Frag mich nicht, ob ich loslass. Du weißt, dass ich bleib. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an. Und ich hoffe, dass du's weißt. So viele Ups und Downs. Dann pass ich auf, denn die Sonne strahlt auf den Mond an, auch wenn sie nicht scheint. Der neue Song von Montez und Bad Moms J. 7 nach oben in dieser Woche auf die 82. Mond hier in den deutschen Airplay-Charts bei Enjoy. Jetzt habe ich für euch, ja, die 81, einen weiter. Wise und Anna Gray mit Way Back Home. 4 nach oben. Enjoy the music. Darker days, a hurricane. Start a fire, then you're off again. It got cold, losing game. Running circles, trying to find your way. Longer nights, losing sleep. You're on the line, but you never speak. Just drift away into that deep, into that deep. I can hear your silent call. You're caught up in letting go. And baby, I want you to know I'll always be. I can hear your silent call. You're caught. I won't call after search, bring you back. into my universe. Chasing you, I can't keep justifying every time you leave. Drift away into the deep, into the deep. I can hear your silent call. You're caught up in letting go, but baby, I want you to. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Platz 80. I said one day this world will take you down. And oh, it can swallow you. I said one day, oh boy, you're gonna drown. I don't wanna say I told you so. Hate to say I told you so. I've been trying to tell you. Trying to warn you, but you won't. Sometimes it's better that you move on, but you just ain't willing to go. I've been thinking your ship is sinking and it's far too far to swim this shore. Take my hand and I'll lead you back to land, cause I don't wanna leave you here alone. Oh, trying to tell you, trying to show you the road back home, but you just don't want to listen. Now you're spinning out of control. I've been thinking your ship is sinking and it's far too far to swim the shore. Take my hand and I'll lead you back to land, cause I don't want to leave. Oh, I've been thinking your ship is sinking and it's far too far to swim the shore. Take my hand and I'll lead you back to land, cause I don't wanna leave you here alone. Oh, die Enjoy Airplay Charts, Platz 79. Ich kann die Erde von hier oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin, wenn ich nur will. Wenn ich nur will, wenn ich die Augen schließe, dann bin ich frei und kann heute schon. bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, jeder Tag ist so gleich wie der davor. Das Gefühl für die Zeit hab ich schon lange verloren. Ich seh nur auf Bildern, wo ich gerne wär. Müsste einfach mal raus für ein paar Sekunden. Doch ich steck hier fest, drehe endlose Runden. Jeden Weg, den ich nehm, führt mich wieder her. Doch ich kann die Welt von oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, bin ich weit, weit weg. Wird jemand von früher aus jedem Tag sehen, wird ein sich langsam verlieren. Doch schließ ich die Augen, seid ihr wieder hier. Denn ich kann die Welt von oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von dir. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, tausend Meilen von dir. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg. Ich bin weit, weit weg. Lieblingssongs nonstop. Nonstop. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Im Radio. Enjoy the Music. Platz 78. Neues Buch, neues Glück. Das alte leg ich einfach weg. War mit dem Ende nie zufrieden. Und hab immer gehofft, dass sich die beiden doch noch kriegen. Ist wie Urlaub für mein Herz. Ohne Drama, ohne Schmerz. Kann doch einfach auch mal gut gehen. Anstatt ein tragisches Ende, bei dem alle nur kaputt gehen. Und fühlt sich's für dich nicht auch besser an? Und wenn du so weit bist, ich will das mit uns neu erzählen, will alle Charaktere neu auswählen, will mich nicht mehr mit alten Sachen quälen, neue Wege gehen. Ich will das mit uns neu erzählen, will mich endlich wieder besser fühlen, will nicht mehr in alten Wunden wühlen. Ich will das mit uns neu erzählen. Hauptdarsteller bleiben gleich. Wir machen es uns einfach leicht und machen keinen Fehler zweimal, was in alten Geschichten einfach immer nur der Fall war. Legen die Karten auf den Tisch und vergessen dabei nicht, alles Neue zu gestalten, anstatt nur zu verwalten, das Gute zu behalten. Ich will das mit uns neu erzählen, will alle Charaktere neu auswählen, nicht mehr mit alten Sachen quälen, neue Wege gehen. Ich will das mit uns neu erzählen, will mich endlich wieder besser fühlen, will nicht mehr in alten Wunden wühlen. Ich will das mit uns neu erzählen, neu erzählen. Ich will das mit uns neu erzählen. Mit uns neu erzählen, will alle Charaktere neu auswählen, will mich nicht mehr mit alten Sachen quälen, neue Wege gehen. Ich will das mit uns neu erzählen, will mich ständig wieder besser fühlen, will nicht mehr in alten Wunden wühlen. Ich will das mit uns neu erzählen. Hits von heute. Die Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Die Gedanken schweben leer im Raum. Schütt Beluga in mein Glas. Schönheit auf 12 Uhr mit grünen Augen. Wie im Traum, yeah. Ich weiß noch die letzte Frage. Kostete Kummer und 10 Jahre Lebenszeit. Ich machte das Beste drauf. Schrieb's auf und der Kummer brachte Millionen ein. Sag mir, wo bist du? Baby, I miss you. Too sad to disco. Sag mir, was willst du? Ich glaube, ich bin Schizo. Der Dancefloor ist am Glühen. So viele Leute und so wenig Kleidung. Eine 10 von 10 läuft durch den Club. Sie setzt sich hinter mich und sagt, jetzt dreh dich mal kurz. Sie flüstert mir ins Ohr. Baby, baby. Sesine kurban olurum, bana Türkçe bir şarkı yazsana. Ama benim tek bir sevdiğim var. İnan hangi dilde yazsam da o beni anlamaz. Türkçe söylesem neye yarar? Sag mir, wo bist du? Baby, I miss you. Too sad to disco. Sag mir, was willst du? Ich glaube, ich bin Schizo. Too sad to disco. Too sad. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Hi zusammen, ich bin Marco. Kennt ihr das, wenn ihr eine Band oder einen Act so überhaupt gar nicht auf dem Schirm habt, aber dann sie oder ihn plötzlich live erlebt und dann denkt, oh mein Gott, sind die gut? So ging es mir mit St. Landi. Habe ich beim Reeperbahn-Festival in Hamburg vor ein paar Wochen gesehen und seitdem wirklich großer Fan. Toller Typ, tolle Stimme und Song ist wirklich auch richtig der Knaller. Deshalb zu Recht auf der 77 mit Nights Like This, St. Landi. 7 nach oben in dieser Woche. Enjoy the music. We were walking in Harlem Park. It started getting dark. You gave your hand to me. We got talking about the past. I even made you laugh. It all came naturally. And it's always been hard saying what I wanna say with the voices in my head telling me to run away. Yeah, I've never found somebody. Comes easy on nights like this. It keeps on getting better. I sing for you. hide my feelings. Cause you're the reason love comes easy. On nights like this, it keeps on getting better. I see forever come together on nights like this. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the Music. Platz 76. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und wir zwei sind zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Und der geht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und wir zwei sind zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Yeah, yeah. Erzähl mir keine Storys über letzte Nacht, wenn du noch die Hälfte schon vergessen hast. Sag mir, Babe, wie lange hält dein Lächeln an? Glaubst du, du verlierst es, wenn du mit mir bist? Baby, komm, erzähl mir, wovor du Angst hast. Und ich leg uns 10er Cards in den Wandschrank. Ja, ich weiß, es läuft nur so mittelmäßig. Vielleicht bist du enttäuscht, aber bitte geh nicht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Hey, ich will, dass du neben mir aufwachst und wir zwei sind zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Yeah, yeah. Schick mir keine Herzen, wenn du feiern bist. Ich weiß nur, dass du nicht alleine bist. Du sagst immer, ich hab keine Zeit für dich. Es ist kurz vor vier und du bist nicht hier. Baby, komm, erzähl mir, wovor du wegrennst. Ich spür deine Liebe nicht durch die Webcam. Ja, ich weiß, es läuft grad so mittelmäßig. Vielleicht bist du enttäuscht, aber bitte geh nicht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und wir zwei sind zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Und der geht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und wir zwei sind zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Yeah, yeah. Montez mit Auf und Ab, das ist ein Song, der lange in den Streaming-Charts hier in Deutschland sehr weit oben an der Spitze war, mittlerweile aber auch so ein bisschen zurückgefallen ist. Und er fällt auch hier in den deutschen Airplay-Charts bei Enjoy ein bisschen zurück, nur noch auf der 75 in dieser Woche. Ava Max und Rehab, die kommen auch nicht so richtig in Fahrt mit der neuen Nummer Sad Boy. 3 nach unten auf die 74. Enjoy the music. I like that sad boy. Keep your secret. Oh no. Take, take, take, take me in a shower. that sad boy. Enjoy Airplay Chart. Platz 73. Nach oben in dieser Woche hier in den deutschen Airplay Charts für Kongsch mit Never Going Home auf der 73. Enjoy die UK Charts. Adele hat nach 6 Jahren endlich einen neuen Song rausgebracht und alle sind regelrecht fix und fertig. Von Iris gab es zum Beispiel eine Sprachnachricht über die Enjoy App, als sie das allererste Mal den neuen Song Easy on Me gehört hat. Also, Bart, Pipi in der Augen und Gänsehaut. Hammer! Gänsehaut, das haben ganz, ganz viele von euch uns geschrieben. Andi zum Beispiel, wow, diese Stimme ist einfach der Hammer. Sie ist die beste Sängerin der Welt. Oder Sarah, ich bin eigentlich kein großer Fan von ihr, aber ich hatte nach den ersten 3 Sekunden Gänsehaut. Liebe Leute, deshalb völlig zu Recht in UK ihre neue Nummer nach einer Woche schon auf der 1. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr jetzt auch Gänsehaut bekommt. Hier ist Adele, neue Nummer, Easy on Me. Enjoy the music. There ain't no gold in this arena. That I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go didn't get the chance to feel. Play Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Platz 72. Doctor, look what I've done. Stick me in a house and tell them I'll run. I'll run for the hills if I ever try to fall in love again. Watch me set this city on fire. If they ever let me out of their sight, I'll stay till the world goes down if I keep the upper hand. If I could go back, I wish somebody said, hey now, Casanova, I don't wanna mess you up, but trust me, if you love her too fast, she won't ever love you back. Tell me what's right, cause I've been up and down every corridor twice, trying to make it out, but this merry-go-round, it never ends. Yeah, I watched my friends start shacking up fast, thought I should find somebody or I'm gonna be lost. But hush that noise, that only left me hurt again. Cause honestly, I've been so lost in too fast, she won't ever love you back. You're coming in hot like Arizona. No, I don't wanna freak you out, but maybe if you love her too fast, she won't ever love you back. Die meisten Hits von heute, die Enjoy Airplay Charts, Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Maybe I'm out of my head. Take me to Brooklyn again. I'm in the back of the cab, and you're still on my mind. Yeah, you're still on my mind. Oh my God, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July. Under the moonlight, on the rooftop in the night. In the night, and now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York. Even though it's a 3:45, I want more, I want more. Sides of the bridge. Oh my, all alone it is what it is. I'm up in Soho, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone

talking slick back, kick back, gang zipping 40s. You keep playing nothing the day with your shorty. Mismatch fish, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Yeah. Egal ob Newcomer, Band aus dem Norden oder großer Weltstar. In dieser Show gibt's neue Musik von allen. Enjoy Play mit Alex und Marco. Hier entdeckt ihr eure neuen Lieblingssongs. Hi, Malzei, grüße dich, Alex hier aus Hannover. Hi. Du, ich hab gerade eben ein geiles Lied gehört bei euch, wollte gerne den Interpreten haben. Ich kann nicht pennen, seit du weg bist. Ah, dann hast du KF gehört mit Seit du weg bist. Ich hab's gerade einmal gehört. Voll geil, ehrlich. Die Newcomer aus dem Norden. Und zwar aus Hamburg. Seit 3 Jahren gibt's die Band zwar schon, die ich euch jetzt vorstellen will, aber erst vor kurzem haben sie endlich ihr Debütalbum veröffentlicht, Scotch and Water. Enjoy Play hört ihr jederzeit als Stream in der Enjoy App oder Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr im Radio. Enjoy the music. Die Enjoy Airplay Charts. Platz 69. Young blood thinks there's always tomorrow. Miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. Thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for. Settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more. Die Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Todo el mundo en patín, en la discoteca. ron y la botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 63. Can I leave the lights and the ceiling on? And the static from the TV keeps me company till I'm gone. Cause I rock back and forth, reciting words that I've said wrong. I've been doing fine, but I'm busy and got things going on. I should go what you're running from. Just me alone. One night, one night, yeah. So can I have one night? One night, perfekt. 10 Plätze nach oben für Griff. Auf die 63, One Night. Enjoy Airplay Charts. Wenn ein Song schon 2 Jahre alt ist und jetzt erst richtig zum Hit wird, dann liegt das meistens an den sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram. Und genau das passiert jetzt bei CKs Song Love Navantity. Eigentlich hat er den nämlich schon 2019 rausgebracht, aber damals kam der Song nicht wirklich hoch, obwohl er gut ist. Und genau deshalb geht es jetzt seit ein paar Wochen bei TikTok damit auch richtig ab. Das heißt, viele verlinken in den Videos die Nummer, dadurch steigt eben auch die Bekanntheit und der Song eben dann auch in den Charts. Und das geht eben so weit, dass die Nummer weltweit plötzlich auch in den Charts auftaucht. Auch hier in den deutschen Airplay-Charts. Da bekommt ihr jetzt den German Remix mit der Hamburger Rapperin Unique und Rapper Bronto aus der Schweiz. CK mit Love Navantity auf der 60. 9 nach oben diese Woche. Enjoy the music. CK, yeah, yeah. Ah, yeah. My baby, my Valentine. Yeah. Can I hit make you with temperature? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, love in the thought of me. I am so obsessed. I want to chop your heart. Pull up, I'ma give it back and it's you. Pull up, make us you. Yeah, my love wanting to me make a bad man sing. Vergeht ich dir den Countdown? Kann ich dich nicht mehr sehen, was ein Albtraum. Diese Idioten haben mich betrogen. Lieber Pop auf ihre Drogen am Overdosen. Ich war los, hab mich verloren in leeren Boten. Doch das Ding am Boden, die tragen Donen. Yeah. Seit unserem Kennenlernen krieg ich kein Auge zu. Ich bin ein Stan, du mein Fan, gleicher Atemzug. Baby, du machst alles Schlechte von damals gut. Ich fand ihn nie genug. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 61. Sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing lasts forever, nothing goes to plan. Don't you lose your grip, be letting go. Every single second is a second that we can give back. Here we go, going cold in the silence. Never know till you hear all the sirens. I should go. Enjoy Airplay Charts. It's up to you now. Alles mit Passion hier diese Woche in den Airplay Charts bei Enjoy auf der 58. Vier nach oben. Für Woman geht's nur ein nach oben. Woman ist der neue Song von Doja Cat und den hören wir uns jetzt an auf der 57. Enjoy the music. Against each other when we succeed, and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the Music. Platz 55. Der letzte Soldat wird nach Hause geschickt. Alle Lichter gehen aus, der letzte Laden macht dicht. Noch ein letztes Mal tanzen, bevor's keiner mehr sieht. Und von irgendwoher läuft schon die Abspannmusik. Und die Straßen sind leer, keine Autos mehr. Nichts ist mehr leicht, nichts ist mehr schwer. Und es regnet rein, bis in mein Herz. Klingt wie Applaus, als ob's das Ende wär. Verpasst haben, noch einmal zu tun, um uns nochmal für immer in die Augen zu sehen, während hinter den Fenstern die Welt untergeht. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the Music. Platz 52. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la. La la la la la. La la la la la. La da da da da. Da da da da da. La la la la la. La la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love? Don't be shy, shy, shy. La la la la la. La la la la la. La la la la la. La da da da da. Da da da da da. La la la la la. La la la la la. La da da da da. Call yourself beautiful. Wanna get emotional. Oh. Riton featuring Nightcrawlers. Friday. Enjoy. Die meisten Hits von heute. Enjoy the music. I thought the hands of time would change me. And I'd be over this by now. Yeah. It's been too long since we got crazy. I'm lucky. Too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Mit mir, ich bin Marco, schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt mit dem Song, den gefühlt jeder mag. Groß, klein, alt, jung. Ich finde, mit Heatwaves von Glass Animals kommt irgendwie jeder klar. Jeder und jede findet ihn gut. Kam auch schon im letzten Jahr raus und erlebt gerade ein unglaubliches Comeback. Diese Woche in den deutschen Airplay Charts auf der 51. Enjoy the music. Happy. dreaming of when you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bed look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Songs nonstop. Nonstop. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Im Radio. Enjoy the Music. Platz 50. Jason Derulo. I can't read you. My sexy Mona Lisa. Can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay. Girl, just ease up. Don't yell at my two-seater. Say that you a freak up, but fall asleep at 8. Sheesh, but you're perfectly dysfunctional. Oh, you crazy like my mama, mama. Sheesh, girl, you killing me. But you won't see me with another lover, baby. Uh-oh, you just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding the wave, baby. Swim so deep, the water's underneath, and never so high, climb mountains to the sky, like nothing's in my way. I'll do whatever, I just need your beautiful loving. All these feelings in my mind, I could fall or I could fly. I'm just gonna roll the dice, look, here goes nothing. Von heute. Die Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Platz 47. It's like the summer of 19. When night felt like amphetamines. On our backs, on our feet. Fell in love to the beat. We were sparks and gasoline. It's like the summer. Diese Woche auf der 47. Drei runtergekracht. Die Enjoy Airplay Charts. Jetzt mit dem neuen Song von Matt Simons, heißt Too Much. Song kommt relativ gut bei euch an, das wissen wir durch die gute Platzierung. Dagegen hat sich Matt allerdings völlig abgewöhnt, überhaupt Leute zu fragen, was sie von seinen Songs halten, auch Freunde und Familie. Warum eigentlich? You don't know Americans. It's way more German, I think, than it is American to actually speak your mind. Americans are very fake, but you know, in a friendly way. Ja, wir Deutschen, wir würden halt irgendwie die Wahrheit sagen, aber in Amerika sagst du eher, ist toll, auch wenn du den Song dann zum Beispiel gar nicht so toll findest. Meinen die aber eben auch nicht böse. Matt Simons auf der 46, ein nach unten in dieser Woche, Too Much. Enjoy the music. Oh, I never knew I've had enough, till I had too much, till I had too much. And I never know the party's over, till the walls are closing. Well, I went and done and did it again. I took it too far, and the part of me I've been trying to pretend isn't there. Went and overshared with all my friends. Stare at the wall and recall all I said. 'Cause nobody knows if you meant it. God only knows how they felt when you said it. Do you know if you meant it? Well, I meant to keep it to myself. Oh, I never know I've had enough. Till the walls are closing and the sun is up. I trip over what I say and I get in my own way. I don't know what I turn into. Oh, I never know I've had enough till I had too much. So I had too much. Well, I'll probably go and do it again. Looking for something strange to satisfy my lizard brain. When we evolved from creepy crawlers to Charlemagne, the gods forgot to add a button to numb the pain. Do you know where we're going? Isn't it crazy that nobody knows it? I gotta know where we're going, and I can't keep it to myself. Oh, I never know I've had enough, till I had too much, till I had too much. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 45. Me and my DeLorean at your door with no particular place to go. What a little love, what a little love, what a little love can do. I got a time machine with a trunk full of dreams. Baby, I'm dying to know. What a little love, what a little love, what a little love can do. Hold on, darling, won't you stay with me? Yeah, hold on, darling, and get in my DeLorean. Ride with me, me and my DeLorean. Spending days ahead for me and you. Come on, ride with me, get in my DeLorean. You'd be amazed, baby, what my love can do. Hard luck on our heels again, spinning our wheels, and it feels like we're stuck in the mud. What a little love, what a little love, what a little love can do. Don't you worry a thing, we'll just open the wings. You and I will rise above. Airplay Charts. Platz 42. You move like magic. You move like time. You hide your heart disguise. When you cry diamonds, yeah, they shine. But they blind my eyes. Like danger, but I don't mind the way you're talking with your eyes. You leave me broken, and I can't lie. It gets me every time. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Enjoy the music. Platz 40. I gave it all, but it's not enough. I feel it all too much. I reach for the stars, but they let me down. I play the game, and you always knew that I couldn't. Proud, but I'm not giving up. Enjoy Airplay Charts. Platz 39. Where did you go again? Did you head for Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Jetzt 36. I never thought I'd be your type. I on my mind. The kind of love I can't describe. Drive all night. Do what makes you feel alive. You can drive. life. Through the darkness, I see your eyes and realize that I when you find a love that's right, you can drive all night. Drive all night. Your love makes you feel alive. You can drive all night. Drive all night. Cause the road's golden. Over again, right till the morning. Right till the end. When you find a love that's right, you can drive all night. Drive all night. Drive all night. Enjoy Airplay Charts. Deutschlands meistgespielte Songs im Radio. Im Radio. Enjoy the music. Platz 30. I've been picking myself up off the floor. Every damn night I start a war. I got all these problems on my mind. I've been trying hard to survive. Slipping, fall, getting back up. Body feeling maxed up, taxed up. Came from the bottom, now we up. I remember bottling it up. Now I'm on a high. I just take the hand I'm dealt, make the best with it. Made the best with it. Trouble like a routine, I'ma step with it. By myself with it. I am not the one for counting out. If I hear I'm talking, drown them out. Move through the pain like a pill. My spirit's something you can never kill. How it goes. Zoe Wees und Black. Ein nach oben auf die 30 hier in den Airplay Charts bei Enjoy. Jetzt die 29. Auch ein nach oben. Mr. Shawn Mendes mit Summer of Love. Enjoy the music. Kisses on your body were like heaven. We were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening. There was nowhere to go. Shapes tracing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body in my memory, baby. Nothing comes close. It was the summer of love, a delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah. It was the summer of love. Into kid love, calling you my señorita. Didn't know how much I need.